Bayern 2. Nachtgespräche. Guten Abend und herzlich willkommen. Ich bin Brigitte Lemmle, Diplompsychologin und Familientherapeutin. Wenn Sie mit mir sprechen möchten, erreichen Sie mich unter der Telefonnummer 089 51 8 51. 089 51 8 51. Ich begrüße unseren ersten Anrufer. Guten Abend. Guten Abend. Arbeiten wir doch gleich, oder? Ja, wunderbar. Sie erzählen mir bitte ein bisschen. Ich weiß jetzt gar nicht genau konkret, wie ich anfangen soll, aber ich habe Ihrer Kollegin ja schon im Vorgespräch gesagt, eine konkrete Frage von mir war, warum bin ich noch in Klammern allein oder warum bin ich allein? Wieso habe ich keinen Partner? Mhm. Dazu wollte ich ein bisschen noch sagen, dass ich mich nicht schlecht fühle. Deswegen habe jetzt auch nicht den Eindruck, dass es mich belastet. Aber es ist natürlich ein Thema, wo ich natürlich auch mir Gedanken drüber mache. Ich fühle mich sehr gut in meinem Leben. Ich würde fast sogar sagen, besser denn je. Ich erlebe eine fantastische Zeit. Aber dennoch merke ich schon auch, dass ich keinen Partner habe eben auch. Und da würde es mich jetzt interessieren, ob man da vielleicht mal hinschauen kann und vielleicht entdecke ich da einfach bloß was nicht oder ist mir was entgangen, ich weiß es nicht. So eine schöne Formulierung. Wie alt sind Sie? 35. 30. Sie würden, wenn, einen Partner oder eine Partnerin suchen? Das ist vielleicht auch ein Thema, aber da kann ich gerade auch nicht ganz genau sagen. Also der Sprachformulierung nach war es ziemlich eindeutig. Ja, also ich habe auch schon drüber nachgedacht, ob ich vielleicht doch auch eher auf Männer stehe, aber da kann ich nicht zustimmen, aber vielleicht ist mir ja was entgangen, ich weiß es nicht, aber bis jetzt zum jetzigen Zeitpunkt kann ich es nicht sagen. Ich bin komplett ahnungslos, ich habe nur der Formulierung zugehört und die war eindeutig zuzuordnen. Partner, aber das lassen wir jetzt einfach erstmal stehen. Was ich viel spannender finde, nein, nicht viel spannender, was ich spannend finde, wie Sie einsteigen, dass Sie sagen, es geht mir besser denn je. Was ist denn das? Wie geht's denn? Sehr neiderregend. Vielleicht klären Sie uns auch, wie das geht, dass es einem wirklich so saugut geht. Das war ja mein Problem, weswegen ich auch angerufen habe, wie sollte ich jetzt ein Problem formulieren, dass es eigentlich ich kein Problem habe. Aber ich immer wieder auch merke in meinem Alltag, in meiner Umwelt, dass es damit auch gar nicht so leicht ist zu leben. Wie es mir so gut geht. Ich habe auch eine Krise erlebt vor ein paar Jahren, ziemlich genau 3 Jahre und hatte aber auch für mich die Möglichkeit, mir das jetzt so in den letzten 3 Jahren in aller Ruhe anzugucken und viel Zeit mit mir zu verbringen. Das war ich mir wert und das habe ich gemacht und ich merke, das hat mir einfach gut getan. Aber dafür habe ich eben dieses Alleinsein auch benötigt. Und war das eine beziehungstechnische Krise? Ja, genau. Mit einer Frau oder einem Mann? Einer Frau. Wie zusammengelebt? Nein, nicht zusammengelebt. Ein Jahr Beziehung und dann hat sie sich getrennt und dann ging es mir natürlich erstmal ziemlich schlecht und dann habe ich ich habe ziemlich viel verändert. Ich habe die Stadt gewechselt, die Wohnung gewechselt, den Arbeitsplatz gewechselt und seitdem erfahre ich eine ganz tolle Zeit. Aber das liegt häufig auch daran, dass ich viel Zeit mit mir selbst alleine verbringe und das aber nicht als belastend empfinde. Ich fühle mich nicht einsam. Ich brauche schon den Kontakt zu anderen Menschen auch, das weiß ich. Und da muss ich auch dran arbeiten, dass ich das nicht verliere, nicht aus den Augen verliere. Aber ich benötige genauso gut die Zeit für mich. Und da habe ich manchmal den Eindruck, das wird vielleicht auch nicht so von außen so akzeptiert, vielleicht auch in meinem Alter, Familie, Kind, Haus, ich weiß es nicht. Wie kann ich damit umgehen? Ja, die lebensnotwendige Frage ist, wie gehen wir beide damit um? Weil ich gehe so mal ein bisschen ins Sammeln. Mir geht es saumäßig gut, ich habe diese Zeit gebraucht. Jetzt formuliere ich es mit meinen Worten. Ich denke mir, es fehlt mir was im Leben. Oder spüren Sie es? Moment. Ich habe gemerkt, wenn mir das fehlt, dann ist es in bestimmten Situationen. Das sind Situationen, in denen ich teilen möchte. Da fehlt mir der Partner. Das merke ich. Trotzdem bleibe ich bei meiner Frage. Sie wissen es nicht so genau, ob Männlein oder Weiblein. Sie handeln, wenn sie Schmerzen haben, indem sie Ortswechsel machen, Jobwechsel machen, Wohnungswechsel machen. Ich habe gehört, sie leiden, das ist das Spüren. Deswegen frage ich nochmal, denken Sie, Sie bräuchten einen Partner oder spüren Sie es? Das kann ich nicht unterscheiden. Das scheint mir, also das ist das Offensichtliche. Ja, so haben wir ja schon mal sagen wir mal so ein Achtel Miete von unserem Gespräch. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir damit weitergehen. Weil Sie spüren ja auch kein Leid. Nein, nein, nein, nein. Und Sie spüren eigentlich, dass es Ihnen saugut geht? Nicht nur eigentlich, mir geht's saugut. Ich denke mir bloß in gewissen Situationen, ja, das wäre schön, das mit jemandem zu teilen, das mit jemandem erleben, ja, doch auch spüren zu dürfen, das Gefühl teilen zu dürfen mit jemandem. Dass ich es für mich so griffig habe. Also, ich bin ja jetzt in dieser wirklich schrägen Situation, bei Ihnen Probleme rauskitzeln zu wollen, obwohl ich gerne Lösungen rauskitzle. Ja, trotzdem hätte ich ja, ein merkwürdiges Gefühl für mich. Es ging Ihnen vor 3 Jahren richtig tierisch, saumäßig dreckig? Das war eine meiner größeren Krisen, ja. Okay. Darf ich dazu was sagen? Ja. Jetzt, ist jetzt ziemlich genau 3 Jahre her, jetzt im Blick darauf zurück, sage ich, es ist das Beste, was mir passieren konnte. Jetzt gehen wir mal auf eine andere Ebene. Ich stelle mir Sie gerade vor, so wie Sie klingen, also ich erlebe Sie sehr durchdacht, ich erlebe Sie sehr sich gut versorgend, ich erlebe Sie sehr weit, ich erlebe Sie als risikofreudig. Das ist ja auch eine unheimliche Kraftanstrengung, alles wieder neu auf die Beine zu stellen. Und ich stelle mir Sie jetzt einfach mal so vor, also ich stelle Sie mir jetzt mal auf der Parkbank vor. Aha, ja. Und ich würde Sie... Angenommen, ich würde Sie illustrieren oder wir beide würden Sie illustrieren. Also das heißt, wir malen ein Parkbankbild. Sie sitzen nicht real drauf, sondern Sie und ich oder Sie vorwiegend malen Sie auf dieser Parkbank. Und wir sollten ja jetzt versuchen, auf dieser Parkbank ein sehr satt oder neudeutsch vollfett sich spürenden oder sich so mit sich im Reinen fühlenden Menschen auf der Parkbank malen. Also nur, dass ich mich nicht falsch verstehen. Ich möchte nicht sagen, dass ich nicht frei von Fehlern bin und keine nicht problembehaftet. Bloß sind es Dinge, mit denen ich gut leben kann und die ich auch zum Leben brauche. Das heißt, wir einen rundum zufriedengestellten Menschen, oder? Ich bin zufrieden, ja. Den malen wir jetzt auf der Parkbank. Wie würden Sie den malen? Sitzend auf der Parkbank, mit den Füßen auf dem Boden, vielleicht eine Zeitung in der Hand, sich natürlich auch einen schönen Platz gesucht im Park, auf der Parkbank, ist klar. Schöner Platz, aha. Das mache ich so, übrigens sowieso auch, aha. Also deswegen kann ich mir das auch gut vorstellen. Bisschen in der Zeitung schmökernd, aber auch bisschen so gucken, was so um mich herum passiert. Mundwinkel? Mimik? Naja, kommt drauf an, welche Schlagzeile ich vielleicht gerade in der Zeitung lese. Also lebendig? Ja, genau. Aha. Ja, doch, würde ich schon sagen. Lebendige Mimik? Meine Augen sind geöffnet, meine Ohren. Ich nehme das um mich drum herum wahr. Ich schnupper die Luft. Je nachdem, wenn jetzt Herbst ist und die Blätter fallen, und dann rieche ich diese nussigen Blätter. Die Farben nehme ich wahr. Ich freue mich aber auch, wenn ein bisschen Leben, vielleicht ein bisschen Geräuschkulisse um mich herum ist. Ich freue mich, wenn Menschen vorbeilaufen. Jetzt wollen wir ja das Bild, es ist ja ein wunderschönes Bild. Das könnte man da so richtig unter so einem wunderschönen, beschaulichen, könnte man jederzeit jetzt in der Zeitung, in die Sie lesen, veröffentlichen, so ein Herbstbild. Jetzt verändern wir aber mal den Auftraggeber. Das Bild, was wir von Ihnen auf der Parkbank malen, kommt jetzt vielleicht eher in so einem, wie soll ich sagen, das ist so eine Kunstzeitschrift, so New Art oder fast auch so ein bisschen Pop Art. Also wir müssen sozusagen diesen Mann auf der Bank so malen, dass sie auf diese erste Seite dieser New Art Kunst Zeitung kommen, sie auf die Titelseite. Wie müssten wir sie dann malen? Vielleicht in irgendwelchen flippigen Klamotten oder, obwohl, ja, vielleicht auch Anzug mit Schlips und Krawatte, weiß nicht. Und dann? Vielleicht noch der Aktenkoffer dabei. Mir fällt die ganze Zeit dazu ein, ich weiß leider nicht, wie der Schauspieler im Moment heißt, der diese wahnsinnigen englischen Comedian-Filme dreht. Der sitzt auf der Parkbank und versucht, glaube ich, eine Semmel zu schmieren und will frischen Fisch haben und hat neben sich auf der Bank ein Aquarium. Ich glaube fast, dass der Goldfisch noch lebt. Also nun möchte ich natürlich unsere ganzen Tierschützerseelen schützen. Wahrscheinlich war das bloß ein Plastikgoldfisch. Und ich stelle mir jetzt gerade vor, Sie sitzen auf der Parkbank. Neben Ihnen ist ein Aquarium mit einem Plastikgoldfisch. Sie schneiden eine Semmel auf. Deswegen müssen Sie ja alles malen. Es muss auf diese Pop-Art-Zeitung. Was täten Sie denn zuerst auf diese Semmel, bevor wir diesen Plastikgoldfisch drauf tun? Kommen da Zwiebeln oder Butter? Bisschen Butter, ja. Ein bisschen Butter, ein Salatblatt, ein bisschen Käse. Ja. Und ein bisschen Mayo? Nee, kein Mayo. Na, es muss aber kleckern. Also, soweit ich mich da an die Szene erinnere, kleckert es. Und auf diesem Kleckern folgt nämlich, dass die Krawatte von diesem Büromenschen ziemlich verkleckert aussieht. Aha, ja, gut. Okay? Ja. So. Also gut, mach mal viel Mayo drauf, damit die gut zugekleckert ist. Ja, also wirklich, Mayo und diesen Plastikgoldfisch und so ein bisschen Wasser tropft noch, weil wir es ja aus dem Aquarium rausholen. Und sie beißen rein und es macht Splash, Platsch, Krach und die Mayo fliegt über alles rüber. Und sie schaffen es, sie kommen auf diese Pop-Art-Seite und diese Titelseite. Das Erstaunliche ist, ob das Frau oder Mann ist, wissen wir nicht, sich dieses Bild anschaut Und es ist vielleicht noch so ein ganz, ganz, ganz, ganz deutliches Foto. Man sieht nämlich, oder ein deutliches Bild, man sieht nämlich diesen Mann lachen. So wie sie eben gelacht haben. Unglaublich lebendig. Unglaublich frisch. Und einer schaut dieses Titelbild an und sieht ihn. Was lässt ihn das Herz höher schlagen? Ich habe Sie gerade akustisch nicht verstanden. Was lässt diesem Zuschauer oder diesem Leser, der das aufschlägt, was lässt den das Herz höher schlagen an diesem Bild? Dass dem das passiert ist, die Mayo da drauf kleckert. Was lässt dem noch das Herz höher schlagen? Dass genau so jemandem sowas passiert und dass er sich jetzt irgendwie eine neue Krawatte zulegen muss. Wie geht es ihm oder ihr, wenn er dieses Lachen im Gesicht sieht? Von dem Zuschauer? Ja. Ich lach mit. Okay. Ich lach mit, weil, mein Gott. Und jetzt ist der Bogen gespannt zum Kontakt. Was immer Sie eingeladen haben jetzt in Ihr Leben, berührt die Brücke zu einem anderen. Mhm. So wie ich sie jetzt erleben durfte, eröffnete sofort diesen Brückenschlag zu demjenigen, der sich dann sofort neben Sie auf die Parkbank setzen möchte. Derjenige, der die Semmel aufschneidet, das Salatblatt drauf tut, die Mayo drauf klatscht, den Plastikgoldfisch aus dem Aquarium rausnimmt, draufbeißt, eine Riesenfontäne von Mayo auf seiner Bürokrawatte hat und so lacht, dass es alles ansteckt. Und wenn Sie mich fragen, wenn ich so richtig tief wissenschaftlich über Kontakt und Beziehung nachdenke, und ich müsste Ihnen einen ganz wissenschaftlichen Satz sagen, würde ich sagen, Beziehung ist etwas, was ansteckt. Wie wenn wir in einem Film sind und sich dieser Film auf andere überträgt. Wie wenn Bilder sich anstecken. Und ich bin mir ganz sicher, wenn Sie dieses Überbordene, dieses Grenzspringende, das, was wir als Kind alle erlebt haben, damals haben wir es nur Nonsens oder Verrücktheit oder skurril genannt. Wenn Sie das wieder ausbuddeln, dann ist die Ansteckung groß, dass sich demnächst jemand neben Sie auf die Bank setzt. Schön, das gefällt mir. Das spüre ich. Sie kriegen jetzt auch eine ganz frische, junge Stimme. Das ist schön, ja. Das ist ein schönes... Das ist eine schöne Sache, doch. Und das steckt an. Und Beziehung ist etwas Ansteckendes. Und ich weiß, dass ganz, ganz sicher der oder diejenige Richtige neben Ihnen dann auf der Bank sitzt. Herzlichen Dank. Ich danke Ihnen. Danke Ihnen auch. Einen schönen Abend. Danke. Tschüss. Wiederhören. 089 51 8 51 und unsere erste Anruferin. Guten Abend. Ja, hallo. Grüß Gott, Frau Lemley. Grüße Sie. Grüße. Jetzt schnaufen wir erstmal durch, ja, gell? Genau. Okay. Ja, doch etwas aufregend. Ja, ich rufe an wegen der Beziehung zu meinem Mann, die seit einiger Zeit, also circa ein halbes Jahr, sehr distanziert ist. Und zwar war ein Vorfall, also unsere Beziehung ist eigentlich schon immer schwierig. Wir sind schon 15 Jahre verheiratet, haben eine Tochter, die fast 10 Jahre alt ist. Und wir haben also schon viele und heftige Konflikte hinter uns. Und ich habe vor einiger Zeit einen anderen Mann kennengelernt und da hat sich auch eine Beziehung angebahnt und das kam dann eben zur Sprache. Und seitdem ist also wirklich, Sendepause. Wobei wir noch zusammen leben und auch irgendwie keiner sich trennen möchte. Die Beziehung ist zu dem anderen Mann ist beendet. Und meine Frage ist jetzt, was kann ich tun, um diese Distanz aufzuheben und wieder ins Gespräch zu kommen und ja. Na ja, wer ist denn von Ihnen beiden süchtig auf Probleme? Weil Sie schildern Ihre Ehe ja als insgesamt konfliktgeladen. Dann formuliere ich es anders. Wer ist süchtig bei Ihnen auf Konflikte? Also ich bin zum Beispiel nicht so süchtig auf Konflikte, deswegen finde ich das spannend zu hören. Wer von Ihnen ist süchtig auf Konflikte? Naja, so ganz, ganz spontan war es die Antwort da mein Mann, aber so ganz sicher bin ich mir da jetzt nicht, ob das wirklich so ist. Man schiebt es ja doch ganz gerne auf den anderen, aber. Weil Sie sind ja im Moment Seitensprung, Sie wissen schon, was ich meine, sind Sie ja die Konfliktlieferin. Also eher, als ob Sie sozusagen im Moment gerade den Auftrag übernommen haben, das zu tun, was in Ihrer Beziehung erhaltend bleibt, Konflikte zu liefern. Das ist nämlich ganz spannend. Wie geht's denn oder was läuft in Ihrer Beziehung, wenn Sie gerade mal keinen Konflikt haben? Naja, da muss ich mich jetzt. Dann läuft Alltag. Wie sieht dieser Alltag aus? Ist dann einer eher depressiver? Ist der andere dann eher suchtgefährdeter? Weil Konflikte können ja auch auf eine negative Art und Weise eine Beziehung zusammenhalten. Ja. Und die Anzahl ihrer Ehejahre deutet hin, dass sie jetzt noch ein bisschen mehr Futter wieder für die Konflikte ranschaffen mussten, damit das alte Gesetz weiterlebt. Also früher waren es vielleicht finanzielle Dinge, Erziehungsdinge, Koalitionsverhandlungen über die Kinder oder über das Kind. Und jetzt musst du noch ein bisschen mehr Futter für die Konflikte, also sozusagen Konfliktfutter nachgereicht werden. Ja, und unser Hauptkonflikt, denke ich, also der Hauptkonflikt in unserer Beziehung ist einfach der unterschiedliche Bedürfnis nach Nähe. Mhm. Das, denke ich, das hat einfach die ganzen Jahre über. Auch bevor wir geheiratet haben, war das einfach immer wieder so ein Knackpunkt. Naja, das war ja vielleicht dann schon die Ehebedingung. Wir leben mit diesem Konflikt. Ja. Angenommen, dieser Konflikt würde sich gelöst haben. Ja. Wie würden Sie dann mit Ihrem Mann zusammenleben? Was würde sich in Ihrer Familie verändern? Ja. Wir würden nicht mehr streiten. Und würden. Was stattdessen? Was stattdessen? Ja, mitteilen, was ist, oder ja, einfach was unternehmen und. Ich habe eine Infofrage. Ja? Ein Kind bedeutet ja neben diesen enormen Glücksgefühlen, die ich Ihnen wünsche oder die vermutlich auch da sind oder die Sie auch gelebt haben, als das Kindchen kam. Gibt es bei Ihnen, ich habe vorhin von Koalition gesprochen, eine Koalition von Mutter und Tochter gegen Vater oder Vater und Tochter gegen Mutter? Gibt es da, meistens entstehen Konflikte auch für etwas, wenn etwas sehr erstarrt ist in diesem Familiensystem. Gibt es irgendeine Starre? So eine Koalitionsstarre, oder fahren Sie jeden Tag zu Ihren Eltern oder lebt Ihre Schwiegermutter mit in der Besucherritze? Meistens ist noch zusätzlich etwas sehr Starres in diesen Beziehungen. Ja, Mai, es ist schon so, dass die Beziehung zwischen mir und meiner Tochter intensiver ist wie die mit ihrem Vater. Würden Sie, wenn Sie gemeinsam am Tisch sitzen, letztendlich heimlich, auch wenn Sie offen anders aussprechen, immer zu Ihrer Tochter halten oder zu Ihrem Mann? Also immer nicht, aber... Wenn Sie es heimlich... Also das ist gerade jetzt die letzte Zeit häufiger, dass ich zu ihr halte. Wie viel Prozent? Ja, vielleicht 70. 60, 70, ja. Also heißt es, dass die enge, fast festgefräste Koalition zwischen Ihnen und Ihrer Tochter ist und Ihrem Mann ist eher der Besucher in dem Familiensystem? Es schaut momentan so aus. Aber was mir jetzt kommt, ist der Konflikt, der war auch schon. Also das Konfliktreiche war ja auch schon vor der Tochter und auch wie sie ganz klein war. Also wäre das, Sie haben ja gefragt, was kann ich tun, dass wir wieder ins Gespräch kommen? Ja. Wie gesagt, meine Arbeitshypothese ist da, wo Konflikte immer wieder eingeladen werden, weil sie eher stabilisierend, verrückterweise stabilisierend wirken. Mhm. Sie haben ja auch ganz deutlich gesagt, trennen wollen wir uns nicht. Lässt es meistens Rückschlüsse zu, dass es etwas sehr, sehr Unbewegliches gibt. Mhm. Und auch wenn Sie sagen, vor der Tochter war schon Unbewegliches da, müssten wir schauen, ob da ein Elternteil von Ihnen noch extrem über die Ecke geguckt hat oder ob finanzielles Enges da war. Wenn Sie mich ganz konkret fragen, und ich darf Ihnen eine ganz konkrete Antwort geben. Und die Frage war, wie komme ich mit meinem Mann wieder ins Gespräch? Ist das die Koalitionsverhandlung innerhalb Ihrer Dreierbeziehung wieder offener werden? Übrigens ganz zum Nutzen auch Ihrer Tochter. Das denke ich, ja. Ja. Weil die kommt jetzt in die zweite Verselbstständigungsphase. Die wird sich sozial daran orientieren, wie ihre Eltern miteinander umgehen. Die wird sich beziehungstechnisch, wobei Konflikte machen den Kindern häufig nicht so viel aus, als wenn sie spüren, dass zwischen den beiden gar nichts läuft. Mhm. Also wenn sie das mir... Das ist auch so ein Motor, dass ich überhaupt was unternehme, weil ich das sehr wohl spüre. Genau. Aber das hieße zum Beispiel morgen ganz bewusst drauf zu schauen, dass die Koalition... anders ausschauen. Dass es sozusagen ein Paarzimmer gibt, dass es einen Raum gibt, wo beide sie sich zurückziehen. Und das meine ich jetzt eher symbolisch, dass sie ein Gespräch sprechen, zum Beispiel über Politik, wo die Kleine keine Lust hat zuzuhören und die Kleine quengelt und sie sagen dann, ich möchte es gerne mit dem Papa zu Ende besprechen. Oder dass sie Pläne treffen für abends und die Kleine quengelt, weil es vielleicht für sie auch noch völlig ungewöhnlich ist. Sie wird ja aus dieser engen Koalition rausgeschmissen und sie sagen dann, nee, du, dein Vater und ich, wir haben uns gerade beschlossen, uns dieser Film interessiert und so weiter und so weiter. Darf ich denn so konkret Ihre Frage beantworten? Können Sie das akzeptieren oder sagen Sie, das ist saublöd, das ist total dran vorbei? Wie geht's Ihnen damit? Also sie haben im Grunde genommen sehr genau das getroffen, was momentan abläuft. Mhm. Für mich ist aber jetzt so die konkrete Frage, wie wieder mehr Nähe und so mein Mann entsteht. Ich glaube, das war sehr konkret. Ich glaube, dass der kleine Schritt erstmal der machbare ist. Okay. Genau. Ja. Das heißt wirklich... Ja. Über die Zeitung in ein Gespräch sich zu vertiefen und zur Kleinen zu sagen, gleich. Mhm. Oder auch zu fragen, mich interessiert der Film, magst du mitgehen? Es wird erstmal ungewöhnlich sein. Sie können sich vorstellen, wie eine 10-jährige Koalition ausschaut, die plötzlich aufgekündigt wird und sich neue Koalitionspartner finden. Mhm. Es sind kleine Schritte. Ja, verstehe schon. Lust dazu? Ja. Der Motor ist, dass die Tochter in eine Verselbstständigungsphase kommt. Mhm. Und Kinder können dann immer besser selbstständig werden, wenn der Blick auf die Eltern bedeutet, sie zoffen sich zwar und sie gehören zusammen. Dann kann ich gehen. Gehen tut sie ja noch nicht. Aber sie ist in der, also Verselbstständigungsphase heißt ja vor Pubertät und Pubertät. Ich bin ja neugierig. Sie haben die Tageszeitung morgen früh beim Frühstück? Nee, wir haben keine Tageszeitung. Dann wäre. Es gibt genug Diskussionsmöglichkeiten oder okay. Punkte. Okay. Ich möchte mich bei Ihnen sehr herzlich bedanken, weil Sie etwas zugelassen haben, wofür ich eine tiefe Bewunderung habe. Es tut nämlich auch manchmal ganz schön weh, von außen so einen Blick zu bekommen. Ja, es stimmt, die Koalition ist so. Ich finde, dass Sie das Herz einer Löwin gehabt haben. Also es hat sich wirklich die letzte Zeit wirklich so entwickelt, immer mehr. Und ich habe wirklich auch, ich wusste es nicht, ich konnte es nicht so konkret formulieren, aber ich habe gespürt, dass meiner Tochter, dass die Situation tut ihr nicht gut. Mhm. Und das war im Grunde genommen wirklich der Motor anzurufen. Dann haben Sie das Herz einer Löwin. Dankeschön. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ja. Überfordern Sie sich nicht, dass es zu viel ist. Ja. Es sind wirklich Sekunden oder Minuten, wo um Sie herum sich ein Kreis bildet, der heißt Du und ich. Mhm. Und der ist ausbaufähig. Ich wünsche Ihnen alles erdenklich Gute dabei. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. 089 51 8 51. 089 51 8 51. Und unsere nächste Anruferin. Guten Abend. Ja, guten Abend. Ach, ich weiß so gar nichts. Sie können total frisch einsteigen, Sie erzählen, okay? Ich habe jetzt das letzte Gespräch mit angehört und im Grunde genommen die Vorgeschichte ähnelt dieser meiner sehr. Wir haben 13 heftige Jahre hinter uns. Wir sind, glaube ich, heftig. Und gab schöne Momente, aber es war, wir haben jetzt, also aus unserer Ehe sind zwei Kinder entstanden, die sind jetzt 10 und 12. Und wir haben in der letzten Zeit etwas häufiger, vielleicht weil jeder so das Gefühl hat, es ist ein Stillstand eingetroffen. Oder ich habe das so ein bisschen, so ein Gespräch in die Hand genommen, dass ich sage, Mensch, wie soll das jetzt weitergehen? Viele Wünsche sind nicht erfüllt worden und dies und das. Und wir haben uns eigentlich sehr, sehr gut verstanden und habe gesagt, wenn ich dir einfach gar nicht so genügen kann, ich habe dir gegeben jetzt im Gespräch oder in der letzten Zeit, was ich geben kann, jetzt bin ich leer, dann hat es vielleicht seine Richtigkeit, dass du gehst. Das ist einige Male vielleicht anders ausgesprochen worden, vielleicht nicht in der Intensität oder Aufrichtigkeit. Ich habe das so gesagt, ohne an die Konsequenzen so zu denken. Ich wollte eigentlich, ich befand mich noch in der Werbungsphase oder im Kampf oder im Aufruf. Und dann habe ich jetzt vor drei Wochen, plötzlich was gerochen. Und habe dann hier und da, also es hat auch ein bisschen gedauert, habe ich auch den Tipp von meinen Kindern bekommen, dass mein Mann sich wohl eine Woche vorher nach einer anderen Wohnung umgeguckt hat und die dann schon langsam einrichtet. Die Kinder haben das vor mir gewusst und die haben diese Wohnung auch vorher gesehen. Ich war so schockiert, nicht wegen der Trennung, aber wie das gemacht worden ist. Und die Kinder vorher einzuweihen als mich, das war wohl aus der Not bei ihm entstanden. Ich habe ihm dann 3 Tage Zeit gelassen, mir dass ich das aus seinem Munde höre. Ich habe immer wieder Hinweise, Tipps gegeben irgendwie. Und es hat er abgewehrt, gut, bis ich es dann hatte. Dann habe ich 2 fürchterliche Wochen verbracht, wo ich wirklich Angst hatte vor der nächsten Minute. Ich wusste gar nicht mehr, wie ich das hinkriegen sollte, bis ich plötzlich letzten Sonntag, hat sich da irgendwie was bei mir umgedreht und mein Mann ist wahnsinnig enthusiastisch. Er sagt, jetzt haben wir endlich keinen Alltag mehr und jetzt kommt Bewegung in die Sache und jetzt beginnt es endlich schön zu werden. Wir werden uns sehen und wir werden endlich wieder und der ist wahnsinnig enthusiastisch und ich frage mich, kann ich da vor diesem Hintergrund überhaupt kooperieren? Oder ist dieser Mensch, den ich mir eigentlich noch wünsche, ich habe die Sache nicht abgeschlossen, ich möchte die verbessern, frage ich mich, ist der das überhaupt wert, dass ich den überhaupt noch erhöre oder kooperiere. Man muss es ein Stück weit für die Kinder machen und ich bin natürlich doppelt und dreifach belastet jetzt mit den Kindern. Er ist sehr kooperativ in jeder Hinsicht. Aber ich frage mich, ob dieser Mensch überhaupt noch glaubwürdig sein kann für mich. Oder ob ich das überhaupt ernst nehmen kann. Tja, das ist, wenn ich manchen Freundinnen erzähle, sagen, du bist ja bekloppt, den kannst du wirklich in die Luft schießen. Und ich sage, so schnell bin ich in meinen Gefühlen nicht. Ich bin wahnsinnig getroffen, ich bin unglaublich ängstlich und skeptisch. Andererseits geht es mir jetzt diese Woche gut, mit den Kindern läuft es auch ganz gut. Der möbelt die Kinder ein bisschen so gegen mich auf oder hat dann falsch verstanden und so. Das ist jetzt richtig schön zwischen uns. Und dann frage ich mich auch, darf ich das überhaupt zulassen? Mir ist was aufgefallen, und was sich bei mir immer weiter verstärkt. Sie haben, und ich möchte, dass Sie das absolut nur als Schilderung, als wertfrei, es geht mir nicht um Schuld oder sonst irgendwas, sondern nur um ein Muster aufzudecken. Mhm. Weil ich glaube, dass Ihnen beiden eigentlich was Wunderbares passiert ist, Sie haben Ihr Muster durchbrochen. Absolut, ja. Absolut. Absolut. Und ich finde es klasse, aber. Absolut. Aber doch nicht so mit der Methode. Da müssen wir vielleicht nochmal so. Also erstmal möchte ich Ihnen beiden diese Gratulation aussprechen, ach, dass Sie ein Muster durchbrochen haben. Und an Ihrer Energie und der Energie Ihres Mannes glaube ich, dass das auch wirklich als Lösung zu verstehen ist. Wir mussten einen Durchbruch erzielen, weil wir haben eigentlich immer mehr desselben probiert, aufeinander zuzugehen und haben es nicht erreicht. Absolut, ja. Und dieses Aufeinanderzugehen, da ist mir was aufgefallen, was vielleicht auch zu ihrer beider Zermürbung beigetragen hat, ist das, wie Sie geschildert haben, dass Sie gewusst haben, er hat bereits eine Wohnung und dass Sie aber in 3 Tagen immer wieder leichte Signale oder einen appellativen Charakter entwickelt haben, dass er es ausspricht. Ja. Wenn Sie sich dieses Bild verdeutlichen, welche Rolle haben Sie dabei und welche Rolle hat Ihr Mann dabei? Na, er ist das Subjekt, ich das Objekt, ne? Irgendwie, oder? Ja, oder? Mhm. Oder nicht? Weiß ich nicht. Nochmal, Sie wissen etwas, Sie sagen es ihm nicht und Sie führen ihn eigentlich, jetzt sage ich schon etwas bewertend, 3 Tage durchs Dorf, bis er das ausspuckt, was Sie hören wollen. Wie würden Sie das bebildern, Sie beide? Wie ich uns beide bebildern würde? Sie sich und Ihren Mann. Sie wissen etwas, senden Signale und Appelle aus, dass er etwas ausspricht, was Sie aber eigentlich schon wissen. Welche Funktion haben Sie dabei und welche Funktion hat er dabei? Ich wollte ihn eigentlich, Frau Lemle, für mich wieder wertvoll machen. Ich kann jetzt das schlecht in Bildern beantworten. Das weiß ich. Deswegen sage ich ja, Sie haben sehr umeinander gekämpft und in diesem Muster oder Ihre Lösung hat Sie letztendlich so weit gebracht, dass irgendwas Durchbruchartiges passieren musste. Sie haben, jetzt versuche ich es noch ein bisschen, was mir also aufgefallen ist, Sie haben diese Diskussion, in mir ist Leere, Sie haben auch diese ganzen Diskussionen als etwas verstanden, das eher einen appellativen Charakter hatte. Ja, absolut. Welche Funktion haben Sie da? Ich glaube, ich bin die Wartende, Fordernde vielleicht, oder so werde ich häufig dargestellt. Erwartende, Fordernde, ja. Genau. Also diejenige, die nicht bereit ist zu gestalten. Ich zitiere das jetzt fast so. Vielleicht. Nun wollen wir das aber sehr viel liebevoller formulieren. Angenommen, also Sie wissen es von Ihren Kindern, es verletzt Sie zu Tode, dass er was gemacht hat, was Sie nicht wissen. Ich finde, das ist den Kindern gegenüber total. Was hammermäßig, also das, na, wobei ich es nicht bewerten möchte, aber es kocht, ich spiele jetzt Ihre Rolle, es kocht in Ihnen hoch. Gar nicht, ich war total erledigt. Oder Sie sind matt, spielen wir es weiter, Sie sind platt, matt, liegen auf der, wie geht's weiter? Wie ist es dann weitergegangen? Ich war 2 Wochen betäubt. Aber Sie haben 3 Tage gelurrt, bis er das sagt, was Sie hören wollen. Ich dachte, ich war auch der Meinung, dass er vielleicht noch in der Denkphase ist, in der Umentscheidungsphase. Ja, und wo sind Sie? Sie warten 3 Tage. Mhm. Sie wissen etwas und wollen es von ihm hören. Mhm. Irgendwas geht da auch verloren in diesen 3 Tagen. Ich glaube, auf das will ich hinaus. Ja. Es geht verloren eine Spontanität. Es geht verloren, dass er sie spüren kann. Weil sie kontrollieren sich dann ja. Sie kontrollieren sich so weit, dass sie sogar noch Signale geben. Sie schreien nicht, sie liegen nicht ohnmächtig in der Spüle. Mhm. Sie schneiden ihm nicht die Krawatten ab, sie zünden ihm nicht die Schuhe an, sondern kontrollieren sich. Und da wird er sie nicht mehr spüren können. Okay, damit kann ich ganz viel anfangen. Und ich möchte es wertfrei verstanden wissen, weil Sie beide in dieser Haltung auch schon viele, viele Konfliktversuche so gestartet haben. Und jetzt ist ein Wunder passiert. Ja. Sie können sich beide wieder spüren. Das ist tatsächlich so, aber ich, wissen Sie, Frau Lemmle, ich gestatte es mir kaum, weil ich denke mir, so ein Mistkerl. Aber nun haben wir doch gerade gesagt, diese 3 Tage haben wir im Problemfilm jetzt abgehakt. Ach so, und jetzt sind wir im Lösungsfilm. Also ich bin jetzt schon woanders, ja? Ja! Darf ich das einfach so, also von mir vor der Welt jetzt sagen, das ist jetzt für mich in Ordnung? Ich habe meinen Mann neu entdeckt. Mein Mann hat einen Schritt gemacht, dass ich ihn wieder installieren konnte. Ich spüre ihn wieder, ich spüre mich wieder. Wir wissen noch nicht, was wird, aber wir haben uns gefunden. Okay. Ist es denn jetzt aber so, ich meine, er hat jetzt seine Schlüsse gezogen, er hat wirklich etwas bewegt, dabei ist er wirklich an unsere Grenzen gegangen, sicherlich auch an seine Grenzen. Und jetzt hat er so erzählt, wie er sich das vorstellt, sozusagen seine Bedingungen. Das tritt er jetzt nicht so aus, aber ich meine, spiele ich denn da überhaupt keine Rolle mehr? Habe ich denn gar keine Bedingungen mehr oder Vorstellungen mehr? Ich habe das Gefühl, es geht jetzt nur noch um seine Bedingungen oder Vorstellungen. Dass ich jetzt, weil ich auch deutlich ängstlicher bin als er, dass ich jetzt nur noch sagen kann, ja, ich fühle mich jetzt wieder so ein bisschen passiv irgendwie, oder? Ja, das halte ich auch für eine absolut nachvollziehbare Frage, die Sie stellen, ein nachvollziehbares Gefühl, was sich bei Ihnen einstellt. Ich würde so gerne aus beiden, Sie schildern ja 2 Haltungen. Die kontrollierte, wo sie den Schmerz spüren und sagen, sag es mir. Also, und jetzt so diese sehr lebendige Seite. Ich würde beide Seiten so gerne für ein Bild zusammenziehen. Sie haben beide im Moment ja nicht viel zu verlieren. Sie haben ja eh schon eine Mordsinszenierung hingeblättert. Beide. Eine Mordsinszenierung hingeblättert. Ja. Wie ein Befreiungsschlag. Ja, absolut. Sie könnten doch eigentlich mit dieser Mordsinszenierung eine neue Seite aufschlagen. Und Sie sind vielleicht die heimliche Geliebte, die ihn abends in der Wohnung besucht. Oder er muss sich vielleicht schriftlich anmelden, wenn er... Sie haben die Möglichkeit, eine komplett neue Seite aufzuschlagen. Eine Komödie. Ja, eine Liebeskomödie. Ja. Sie haben eine solche Inszenierung hingeblättert, mit so viel Schmerzen, mit so viel Verzweiflung, mit so viel Leere und auch mit so einem neuen Aufbruch, dass sich die Energie doch eigentlich fast lohnt, eine neue Seite aufzuschlagen. Okay. Und die ganz neu. Ja, okay. Das ist ein bisschen schwierig, so dass jetzt, sagen wir, in den Alltag so zu integrieren, das ganz Neue, war man ja doch irgendwie wieder, aber der Gedanke gefällt mir. Der kommt mir jetzt auch entgegen. Nachts um 12 an seiner Tür, alles das, was wir gemacht haben, als die Kinder noch nicht da waren. Ja, okay. Was haben Sie ganz am Anfang Ihrer Verliebtheitsphase gemacht? Ach, wir sind wahnsinnig viel gereist, wir waren neugierig, wir sprechen viele Sprachen. Ich weiß gar nicht, wir sind wahnsinnig viel essen gegangen und wir waren gut. Und insofern wird die nächste neue Seite sein, nur eine scheinbar neue. Sie werden wieder oder Sie werden darauf aufbauen, was Sie bereits als Anfang begriffen haben, wie es geht. Mhm. Wie haben Sie ihn damals überrascht? Ach, ich glaube, mit guten Ideen, wir sind wahnsinnig. Wie hat er Sie damals überrascht? Intelligenz, Humor. Ich weiß nicht, solche Sachen, ganz banale Sachen, aber die. Und wie sah das konkret aus? Wie verführt ein intelligenter Mann in mehreren Sprachen seine Frau? Indem er mit ihr verreist, viel liest, mit ihr gemeinsam, ich weiß nicht, so ganz banale Sachen, das muss gar nichts Großes sein. Nein. Das muss nur von beiden sein. Ne? Was, wie verführt eine mehrsprachige, hochlebendige, ebenfalls sehr, sie sind so prall und vital, das gefällt mir, wie die Energie rüberkommt. Wie verführt so eine pralle, energetische, vitale Frau einen Intellektuellen? Ich glaube, indem sie Menschen zusammenbringt, von denen jeder eine andere Sprache spricht. Und wie machen wir das im Kleinen, wenn sie übermorgen ihn vielleicht in seiner Wohnung überraschen werden? Bitte nochmal, jetzt habe ich nicht verstanden. Wie werden Sie das im Kleinen machen, wenn Sie ihn übermorgen in seiner Wohnung überraschen werden? Ich wollte den gar nicht in seiner Wohnung überraschen, aber gut, ich weiß nicht. Ich glaube, ich fände es toll, wenn ich mit ihm auf den Flohmarkt gehen würde, sich mich für seine Kleinigkeiten interessieren, auf seine Wünsche eingehen, auf seine kleinen Wünsche. Sehen Sie? Insofern wird diese scheinbar neue Seite eine alte Seite sein. Das muss gar nichts Großes sein. Ganz genau. Hm. Das, was Sie vielleicht im Laufe der letzten Jahre verloren haben. Absolut, absolut. Und insofern ist dieser Aufbruch auch nur ein scheinbar neuer Aufbruch. Hm. Da knüpft sich jetzt natürlich wahnsinnig viel Hoffnung dran. Die will ich mir jetzt gar nicht so machen. Ach, nun wollen wir doch nicht gleich wieder kontrollieren. Nee, ja, ich war schon. Jetzt wollen wir ja nicht gleich wieder kontrollieren. Okay. Jetzt habe ich Sie ja doch mühsam auf diese neue Seite. Welches Risiko? Welches Risiko gehen Sie ein, verdammt nochmal? Das Ende war schon greifbar. Sie haben gar kein Risiko mehr. Nochmal mich zu verlieben und dann wieder ausgespuckt zu werden. Das wäre die einseitige Interpretation. Wir haben uns aber das Muster angeschaut, wie Sie sich beide verloren haben. Mhm. Sie sind nicht nur ausgespuckt worden, sondern er ist auch vorgeführt worden und Sie haben sich kontrolliert. Absolut, ja. Um es nochmal auf die Mitte zu bringen. Ja, ja. Und insofern wird es nicht er sein, die ihr Glück wieder stört, sondern Sie werden es beide sein, die es erhält. Gut. Sie werden es beide sein, die es erhalten können. Mhm. Es wird nicht er sein, der es zerstört. Mhm, mhm. Okay? Okay. Kluge Frau. Das habe ich richtig gut verstanden. Dann wünsche ich Ihnen alle. Und Sie haben eine solche pralle Vitalität. Sie ist wieder ein, also das ist überbordend. Mhm. Ich wünsche Ihnen, dass Sie ihn erhalten bleiben. Herzlichen Dank. Alles Gute. Danke. Tschüss. 089 51 8 51. Und unsere nächste Anruferin. Guten Abend. Guten Abend. Ja, ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe so viele Fragen. Vielleicht muss ich mit dem Jetzt beginnen. Ich wollte eigentlich zu Ihnen am letzten Donnerstag nach Zürich. und ich habe es nicht geschafft. Und da ist dann mein Sohn hingegangen. Also den kennen Sie schon. Und, so klein ist die Welt. Ja. Ich freue mich, dass Sie anrufen. Und ich bin so verzweifelt und ich war aber natürlich sehr erfreut, dass mein Sohn gegangen ist. Und ich habe das vierte Mal jetzt Ihnen versucht anzurufen, weil ich bin seit einem Jahr selber in einer Krise. Und meine Frage ist so schwierig zum alles erklären. Ich hatte gynäkologisch ein Problem, starke Blutungen und ich war bei einem Psychiater dann, weil ich so Angstzustände hatte und mir ging es immer schlechter bei ihm. Und dann hat er mir gesagt, als ich das Gefühl hatte, ich möchte zu einer Frau, hat er mir gesagt, ich werde niemals gesund, wenn ich jetzt gehe. Und dann habe ich das doch gemacht und mir geht es immer wieder schlecht. Also ich wollte zu Ihnen kommen in Zürich und hatte totale Panik, kurz bevor das stattgefunden hat. Und das geht immer ganz, wie soll ich sagen, einen Monat gut, dann wieder schlecht. Und das holt mich immer wieder ein, dass mir der Psychiater gesagt hat, Sie werden niemals gesund. Und ich habe das Vertrauen irgendwie verloren. Mein Mann ist Arzt, er hat 4 Kinder, ich habe einen Sohn. Ich habe eigentlich ein gutes Verhältnis zu meinem Sohn. Ich nehme mich extrem zusammen immer. Das weiß eigentlich niemand so recht, wie es mir geht. Und ich habe, einfach wenn er auch kommt, er ist Arzt und Mann, das gibt bei mir völlige Panik immer wieder. Und ich verstecke das eigentlich ziemlich gut, aber bin eigentlich im Innersten auch verzweifelt, weil mir die Therapeuten immer etwas anderes sagen. Die einen sagen, sie haben eine Depression, die anderen sagen, sie haben ein Trauma, der dritte sagt mir, ich weiß es selber nicht mehr. Also erstmal möchte ich die uns zuhören, möchte ich ausnahmsweise einen Satz zu meiner Situation sagen. Ich war ja tatsächlich jetzt 3 Tage in dem Seminar in Zürich. Am 2. Tag kam leicht zu spät ein wunderbarer junger Mann in dieses Seminar. 24 Fachleute, es war ein Fortbildungsseminar. Er setzte sich hin, hatte so ein bisschen rote Backen und ich habe dann nur gesagt, sind Sie jetzt der 25? Sagt er, nö, meine Mutter ist krank, ich komme jetzt für meine Mutter. Dann habe ich ihn dann auch gefragt, was sind Sie denn vom Beruf? Er sagt, Schauspieler. Habe ich gesagt, passt gnadenlos in unsere Rolle, weil wir eh gerade bei Intuition sind. Und da tun wir so, was ein Schauspieler auch macht, wenn er zum Beispiel einen Boxer spielt. Er tut so, als ob er ein Boxer wäre. Es war eine wunderbare Bereicherung, Ihren Sohn in diesen 2 Tagen dabei zu haben. Wir haben einen ganz reichen jungen Mann kennengelernt. Also das heißt, es ist das erste Mal eigentlich, dass bei einem Rundfunkgespräch ich ein Familienmitglied kenne. Ja. Es ist eine fabelhafte Situation. Ja. Und ich bin jetzt eigentlich fast durch den Wind, wenn ich Ihre Sorgen höre und auf der anderen Seite diesen wunderbaren jungen Mann, den wir als sehr liebenswert, als sehr wertschätzend in der Runde erlebt haben. Danke, ja. Und nun wollen wir doch mal zwischen all diesem Kummer, den Sie geschildert haben, auch sagen, es gibt ja auch so etwas wie ein Wunder in Ihrem Leben. Ja, also ich denke das auch. Er ist sehr, wir hatten große Probleme, weil sein Vater ist Alkoholiker. Und ich habe mich lange nicht trennen können, bin dann alle 17 geworden ist, bin ich gegangen, endlich. Und dann ist mir eigentlich jetzt 10 Jahre recht gut gegangen, habe mein Leben total auf den Kopf gestellt, habe meinen Vater und meinen Mann gepflegt und mein Kind alleine mehr oder weniger aufgezogen und habe jetzt wieder geheiratet. Und jetzt bin ich zusammengebrochen eigentlich vor 1,5 Jahren und mit dieser Therapie habe ich so das Vertrauen verloren. Ich bin ja selber von diesem Beruf und habe eigentlich viele gute... Das heißt, Sie sind seit einem Jahr wieder verheiratet? Oder seit anderthalb Jahren? Ich bin verheiratet, ich habe seit 1,5 Jahren eine Krise, aber bin seit 4 Jahren wieder verheiratet. Wie, seit 4 Jahren wieder verheiratet? Ja. Und Ihr Mann hat 4 Kinder, also ja. Ihr neuer Mann hat 4 Kinder und Sie leben aber mit Ihrem Mann alleine. Ja. Okay. Und seit 1,5 Jahren ist die Krise wieder, oder ja, Ihre... Ja. Und jetzt müssen wir erstmal alle Daten wieder sammeln. Was wäre jetzt konkret die Frage, die Sie an mich haben? Ich habe ja jetzt so viele Bilder von Ihnen und Ihrem Sohn, dass wir sie erstmal wieder zusammenfassen müssen. Also so, dass ich gehe in Therapie und merke, dass ich nicht so recht mich öffnen kann. Also ich habe immer Angst. Ich habe eigentlich Angst, was sie mir sagen dort, weil ich nach diesem Psychiater, der hat mir die Akten auf den Boden geschmissen und gesagt, sie gehen immer allen Männern davon, das ist ihr Problem. Dabei war ich viel zu, viel zu lange bei meinem Mann. Jetzt muss ich leider unterbrechen wegen der Zeit. Pass mal auf, wir sind nächsten Sonntag ja wieder fest verabredet. Wer mir seinen Sohn schickt, kann auch nächsten Sonntag wieder anrufen. Wie? Weil wir haben keine Zeit mehr. Okay. Das, was ich als Hausaufgabe für Sie schon mitgebe, dass Sie wirklich ordentlich schon auf unser Gespräch sich vorbereiten, Sie melden sich bitte wieder, wie heute auch. Gell? Mhm. Was ist in den 10 Jahren gut gelaufen, dass es Ihnen gut gegangen ist? Was war da anders wie jetzt? Gut gelaufen, ja. Das ist der Auftrag, den ich an Sie habe, wenn ich einen stellen darf. Ja, okay. Und dann soll ich einfach wieder anrufen. Und Sie kommen nächstes Mal auf Sendung. Okay. Okay. Ich danke, dass Sie angerufen haben. Ja, schön. Und ich habe Sie und Ihren Sohn jetzt ganz, ganz warmherzig in meinen Armen und ich verabschiede mich von Ihnen. Danke vielmals. Bis nächsten Sonntag. Danke, bis nächsten Sonntag. Tschüss. Tschüss, ade. Ich verabschiede mich von Ihnen, von euch. Ab 20.05 Uhr können Sie anrufen, ab 21.05 Uhr gehen wir auf Sendung. Eine gute Zeit. Bis dann. Tschüss. Sie hörten Nachtgespräche mit Brigitte Lemle. Und nach den Nachrichten geht's weiter mit dem Zündfunk.